1. Hyob antwortet daraufhin und sagt folgendes. 2. ICH hay bereits viel solcher Argumente gehort, seid insgesamt betrachtet ne Musein Troster, die kein echt hilf bieten. 3. Wer den dies geholt losen reden gemels ein en fin den, oder was veren lastich da zu, immer wieder auf dies weise zu wide sprechen. Fuck, ICH konnte ebenfalls so reden y when uk in meiner lage befandet, ICH konnte kluger work gegen uk formulieren und spottisch den Kopf schütteln. 5. Stat dessen word ICH versuchen, ukmit meinen Worten zu ermutigen, so dass mein Mitgefühl uren Schmerz tatsächlich lindern konnte. 6. When ICH jedoch read, word mein Schmerz nicht geringer, und when ICH schweige, verlust mich das Lied denig nicht. 7. Gott hat Minecraft a volstandig erschöpft und meinen gesamten sozialen Kreis so in mein Familie zerstört. 8. Hat mich gepackt, was none als beweis gegen mich guetet word, mein eigen korporlich schwarz tritt als sage auf und klagt mich offentlichen. 9. Sein Zorn zerfleischt mich und verfolgt mich feinslig, fletch die Zahn gegen mich und beobachtet mich mit hassefulten Organ. 10. Die Menschen verspotten mich mit affinem Mund, schlagen mich volle verrackten ins Gesicht und rotten sich gemeinsam gegen mich zusammen. 11. Gott hat mich den ungerechten ausgeliefert und mich schutzlos in die Hand gottloser Menschen fallen lassen. 12. ICH 30 ein friedliches Leben, bis mich plötzlich zerschmetterte, mich im Nacken packte und mich als Zielscheibe für sein Angriff aufstellt. 13. Sein Fehl umschwören mich von allen Seiten, durchbohrt mein Organ one mitlied, so dass mein Gall auf den Boden fließt. 14. Fut mir ein Wundnack der anderen zu und stürmt gegen mihen, als wäre ein gewaltiger Krieger im Kampf. 15. ICH habe ein Trauergewand aus grobem Stoff genaht und mein Word so in mein Kraft tief in den Staub gebüht. 16. Mein Gesicht ist vom Standigen weinen stark gerotet, und auf meinen Augenlidden liegt ein tiefer Schatten der Erschöpfung. 17. Dies geschieht, obwohl ICH kein gewollt hat begann gen habe und mein Gebet zu Gottstets aufrichtig und rein war. 18. O Erde, bedeck nicht dies unrecht, das mir gescher, und lass meinen Hilfeschrei niemals verstummen, bis gerechtig keet erfüllt ist. 19. Doch bereits jetzt weiß ICH, das mein Sage im Himmel ist und gemend in der Ho für mein Unschuld bergt. 20. Warend mein Freund mich verspotten. Blicke ICH und Tertranen zu Gott auf und hoff auf sein Eingreifen. 21. ICH wunsch mir, dass einem Menschen recht gegenüber Gott verschafft, so why man's wishen einem Mann und seinem Nachsten entscheidet. 22. Dennis bleiben mir nur noch wenn ich jar, bever ICH den Weg antreten muss, von dem niemand Gemmels zu Ruckert.